Wer Berlin kennenlernen will, muss sich drei Dinge ansehen. Das Brandenburger Tor, eine Inszenierung von Max Reinhardt und Claire Waldoff. So schreibt in jenen Tagen die Londoner Times. Die geborene Gelsenkirchnerin gilt als der Urtyp der schnoddrigen Berlinerin. Mit Heinrich Zille verbindet sie mehr als die gemeinsame Kenntnis des Milieus. Die beiden zeigen liebevolle Anteilnahme am Schicksal derer, die hinter dem Glitter und Glanz der aufsteigenden Weltmetropole Berlin zu Hunderttausenden in Elendsquartieren und finsteren Hinterhöfen um das nackte Überleben kämpfen. Es ist nur eine kleine Schicht von Adeligen und Großbürgern, die das vielfältige und faszinierende Amüsierangebot der Stadt wahrnehmen kann. Ein Luxus, der sich ebenso im Besitz eines Phonographen oder Grammophons zur Schau stellt. Und wer innerhalb dieser Elite seine besondere Lebenskultur vorführen will, der legt sich zum Beispiel eine Platte mit dem Monolog des Faust zu. Am besten gleich die ergreifende Aufnahme mit Alexander Moissi.